Wenn es Nacht wird, hab ich Angst. Ich weiß nicht warum, es ist ja so dumm. Wenn es Nacht wird, hab ich Angst. Ich weiß, die Sonne geht nicht fort, sie leuchtet nur am anderen Ort. Und trotzdem hab ich Angst. Bei Gewitter hab ich Angst. Ich weiß nicht warum. Ja, so dumm, bei Gewitter hab ich Angst. Ich weiß, die Hitze hat's gemacht, dass es so regnet, blitzt und kracht. Und trotzdem hab ich Angst. Wenn ich träume, hab ich Angst. Ich weiß nicht warum, es ist ja so dumm. Mancher böse Schauertraum. Und trotzdem.